Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 20. Dezember einen ausführlichen Bericht über den Bau des Wasserkanals der ersten Etappe im Bezirk Südfanghae mit dem Titel „Ein weiterer stolzer Sieg bei der Durchsetzung der Hinweise der Führer und bei der Verteidigung der Parteipolitik“. Darin hieß es: Der Bau des groß angelegten Freispiegelwasserkanals wird nach dem Hinweis von Genossin Kim Jong-il und der grandiosen Konzeption der Partei der Arbeit Koreas für den Aufbau des sozialistischen Dorfes durchgeführt. Die Mitglieder der Baustoßabteilungen und die Bewohner des Bezirkes Südfanghae haben mit ihrer eigenen Kraft den Bau des Wasserkanals der ersten Etappe im Bezirk Südfanghae erfolgreich ausgeführt und somit eine solide Basis für die sichere Agrarproduktion für alle Generationen geschaffen. Damit hat das koreanische Volk einen weiteren hinterlassenen Hinweis des Genossen Kim Jong-il realisiert und zugleich die absolute Wahrheit vor aller Welt bewiesen, dass es nur Sieg und Ruhm geben würde, wenn man seine Hinweise und das Vorhaben der Partei mit Todesverachtung treu unterstütze und für deren Verwirklichung Schulter an Schulter zügig voranschreite. Die Hinweise des großen Genossen Kim Jong-il sind die Lebensader für das koreanische Volk und das grandiose Programm des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas ist das Ziel des heutigen Generalmarsches. Das koreanische Volk wird weiterhin im Malima-Tempo energisch voranschreiten, um aus seinem Land eine sozialistische Wirtschaftsnation zu machen.